und das vielmehr nach den bisher in den 6 Denkschriften angeführten Zeugnissen der berühmtesten Freimaurer das eigentliche Wirken des Bundes im höchsten Grade staatsgefährlich ist. Zitat Ende. Die jüdische Gesamtleitung der Freimaurerei wurde von vielen höchst leuchtenden Brüdern erkannt. Diedler verweilt ausführlich bei ihr. Bruder Freiherr von Knigge, der ein Genosse Weishaupts war und später in vielen Punkten sehend geworden, schreibt 1816, Zitat, die Juden sahen ein, dass die KK ein Mittel sei, ihr geheimes esoterisches Reich zu begründen. Noch bedeutenderen Gewinn zieht der Jude aus einer eigentümlichen Einrichtung eines gewissen Systems. 3 Mitglieder desselben dürfen einen Maurer kreieren und haben das Recht, die maurerischen Geheimnisse außer der Loge und mit Hintansetzung des Ritus nach Gefallen mitzuteilen. Die Juden, welche diesem Systeme angehören, finden sich daher imstande, die formelle Maurerei nach Herzenslust unter ihren Glaubensgenossen für Geld und andere Zwecke zu verbreiten und in unseren Orden so viel Gesindel einzuschieben, als ihnen gut deucht. Wie bedenklich muss das Eingreifen der Juden in maurerische Verbindungen erscheinen, wenn man erwägt, welchen tätigen Anteil dieses Volk an den Verbrechen der Französischen Revolution genommen, wie fest es an dem Glauben einer künftigen jüdischen Weltherrschaft hängt und welchen Einfluss das jüdische Gold leider auf so viele Staatsdiener ausübt. Das Judentum bietet eine Kaste, die dem ganzen Menschengeschlechte feindselig gegenübersteht, und der Gott Israels hat nur ein auserwähltes Volk, welchem die übrigen Völker unter den Fußschemel gegeben werden sollen. Dass aber dieses Organon sowie das Patriarchat des Hirschfeld, Gründer eines Hochgradsystems, auf eine geheime Jugendverbindung hindeuten, wird aus dem Folgenden klar werden. Zitat Ende. Anmerkung Diedlers hierzu, Zitat, wie groß die Gefahr der Verjudung war, wird seit 1848 täglich durch neue Fakta bewiesen, denn alle, die durch täglichen Verkehr in verschiedenen Volksschichten Gelegenheit haben, das Treiben der Juden zu beobachten, wissen, dass jeder politisierende Jude, ob jung oder alt, reich oder arm, als republikanischer Emissar wirkt. Zitat Ende. Geheime jüdische Häupter des Freimaurerbundes. Zitat, die radikalen Fortschrittsmänner der Hochgrade des Freimaurerbundes, welche mir als Führer der deutschen Kammeroppositionen eine unerhörte Frechheit entwickelt sehen, sind zumeist vom gewöhnlichen Logenleben entfernt und gehören kleinen geheimen Freimaurerkreisen an, welche ihre Versammlungen in den Wohnungen der Mitglieder abhalten. An der Spitze derselben stehen in der Regel Juden, die als Emissäre von Land zu Land reisen und solche kleine geheime Gesellschaften gründen. Zitat Ende.